Seit Wochen ist Peking in eine dichte Smogwolke gehüllt. Die chinesischen Behörden haben die Bewohner deswegen aufgerufen, auf Neujahrsfeuerwerk zu verzichten. In diesem Jahr fällt das chinesische Neujahrsfest auf den 10. Februar. Traditionell werden dabei über mehrere Tage Knallkörper und Raketen abgebrannt, um böse Geister zu vertreiben. Welche Großstadt in Deutschland ist am fahrradfreundlichsten? Münster. Das hat eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ergeben. Es folgen Freiburg und Karlsruhe. Ausgewertet wurden Einschätzungen von 80.000 Radfahrern zu Radwegen, Abstellplätzen und Ampelschaltungen in ihrer Kommune. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Guten Abend, liebe Autofahrer. Wir haben keine Meldungen über Staus oder Blitzer in der Region. Doch, einen Blitzer neu reingekommen, von Stefan gemeldet. Auf der B3 zwischen Baden-Baden und Sandweier wird geblitzt, und zwar bei Sandweier. Allen unterwegs, gute Fahrt und ein schönes Wochenende. Und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Licht aus. Spot an. Einschalten und abheben. Es wird heiß. Brandheiß. Schnallt euch an für die extra Portion Spannung und Power. Aufgepasst. Die Uhr tickt. Willkommen im Team. Nie den roten Knopf drücken. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Ladies and gentlemen! Bevor es gleich losgeht, muss ich noch kurz einen Musikwunsch erfüllen. Hier, Charlie 2000 übernimmt gleich. Ich habe aber die Anja am Telefon aus Offenburg, und wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. In Offenburg ist die McDonald's-Filiale überfallen worden, und Anja aus Offenburg war dort mit dabei, saß da direkt im Raum, und kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie das da abging? Ja, ich war eigentlich am Tresen, sage ich jetzt mal, also gleich rechts, wenn man so reinkommt, ist schon ein erhöhter Tisch mit Stühlen, das saß ich mit meinem Burger, hab mich gefreut, juhu, endlich was zu essen, und dann kam der rein, und ich habe ehrlich gesagt gar nicht erst ernst genommen, weil er eigentlich von der Kleidung her jetzt nicht so aussah, als wenn er wirklich das jetzt nötig hätte, hat dann aber die Pistole durchgeladen. Und hat sich jetzt auch nicht wirklich nach einer Plastikpistole angehört, sondern eher, ja, schon Metall, ne? Also schon eher nach einer echten. Und dann hat er so auf uns, also auf mich gezeigt und irgendwas gebrüllt. Und auf die andere Seite, da saßen drei Mädels irgendwas gebrüllt. Und ich stand weiter die Treppen hoch. Da saßen dann in den Sitzecken, saßen auch ein Pärchen und noch eine Frau, eine Kollegin von Borda, die hat er dann auch angebrüllt. Und ich stand zur Theke vor und hat den Kassierer oder Servicepersonal dann bedroht. Und irgendwie habe ich es noch gar nicht wirklich realisiert. Also erst, wo dann jemand von hinten kam, der jetzt auch kein typisches Service-Dress anhatte, sondern ich weiß nicht, ob der mehr Security war, weil er auch so eine ähnliche Bomberjacke angehabt hat. Und der dann tatsächlich dann die Kasse aufgemacht hat und ihm ein paar Scheine hingelegt hat. Und dann hat er nochmal rumgebrüllt, der die zweite Kasse auch noch, okay. Dann auch nochmal von dort Scheine raus und auf den Tresen geknallt. Und dann hat er die Scheine eingepackt und ist dann wieder Richtung Ausgang und hat dann erstmal an die Tür gezogen und hat dann gemerkt, okay, nee, ich muss ja eigentlich drücken. Und in dem Moment ist ihm noch der Schal runtergerutscht. Ich muss so, oh Gott, schnell weggucken, ja, bevor ich ihn noch irgendwie identifizieren könnte. Hm. Und ja, krass. War er eigentlich schon weg. Was ist da in diesem Moment in dir vorgegangen? Ja, wirklich am Anfang habe ich es gar nicht realisiert. Auch so dieses, ich glaube, realisiert habe ich dann erst später. Also die Polizei kam dann ja relativ schnell und dann war Zeugenbefragung und Personalaufnahme und so. Und es ging ungefähr noch eine halbe Stunde und dann bin ich noch los und bin noch in H&M und bin da irgendwie ein bisschen wie verrücktes Huhn rumgelaufen und habe dann erst in der Umkleidekabine realisiert, so was machst du jetzt hier eigentlich? Was ist jetzt eigentlich gerade überhaupt passiert? Was hätte überhaupt passieren können? Und habe dann für mich beschlossen, okay, alles, was ich jetzt mache, hat sowieso keinen Sinn und bin dann wieder raus, aber das realisiere ich in dem Moment eigentlich nicht so wirklich. Also klar überlegst du jetzt, aber am Anfang habe ich wirklich gedacht, der will jetzt den Kassierer irgendwie verarsche irgendwie. Erst dachte ich, aber er will vielleicht nur einen Burger oder so, schreit rum, er möchte einen Burger, weil ich die Sprache überhaupt gar nicht verstanden habe. Osteuropäisch, ja? Ja. Aber man sieht, Frau geht in so einem Schockmoment erstmal noch ein bisschen shoppen, dann danach Frust kaufen. Das war für dich sicherlich das Hammer-Schockerlebnis dieser Woche, Anja. Richtig, ja. Also ich bin, muss ich ehrlich zugeben, auch heute noch ein bisschen durch den Wind. Dann lass uns zumindest ein bisschen entspannter ins Wochenende gleiten. Gibt es irgendein Lied, was wir im Radio spielen könnten, was dich ein bisschen runterbringt? Ich wünsche mir Lana Del Rey. Bis zum nächsten Mal bei Burger King dann. Nee, schnell Restaurant sind erstmal abgehakt. Die ganze Weile, glaube ich. Schönen Abend, Anja. Danke dir. Ja, ciao. Danke. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, the best. I got my red dress. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. I feel it everywhere. that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. Hit Radio Ohr, die beste Musik am Wochenende. Super. Hey, oh, hallo, Freunde. Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Wir zeigen, dass euch der Wahnsinn passiert. Everybody out, let's go. Get out. Come on, let's go. Fun time is over. Get out. Hasta la vista, baby. Get out. Get out of here. Well, that's about all the time we have. And this, ladies and gentlemen, concludes our show. Thanks for coming to the show. All right, show's over, folks. We're done. Finito. See the door, use it. Okay, that's enough. Let's everyone go home now. Goodbye, everyone. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Oh. Hallo Nachtschwärmer, willkommen am Freitag. Bleibt dran, denn nach der Werbung geht's weiter. Also, dranbleiben. Hitradio Ohr präsentiert 55 Jahre Willstätter Hexen. Volles Programm mit Jubiläumsumzug am Fastnachtssonntag und dem 14. Hexenball am schmutzigen Donnerstag ab 19.59 Uhr in der Hanauer Landhalle in Willstätt. Närrische Show-Einlagen und die Partymusik der Showband Move Up sorgen wie immer für beste Stimmung. Mehr Informationen unter willstätter-hexen.de. Viel Spaß beim Feiern wünscht der Club in Offenburg. Netto-Marken-Discount präsentiert den Samstagskracher. Nur morgen mit Suppenfleisch vom Rind. Das Kilo für nur 4,44 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern Hauptstraße. Hey, du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Hitradio Ohr präsentiert Na Halla Nellram. Frei nach dem Motto, wenn Neptun in seinem Reiche lacht, ist in Nellram Fasenacht. Geht's beim Hamberleball und der großen Kinder- und Jugendprunksitzung ordentlich rund. Samstag, 9. Februar, traditioneller Hamberleball. Dienstag, 12. Februar, Jugendprunksitzung ab 15 Uhr in der Sport- und Turnhalle Kehlmalen. Alle Informationen unter nellram.de. Närrische Unterhaltung wünscht die Sparkasse Kehl-Hanauer Land. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway, eat fresh. Ganz du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Lass dich erobern von der Ursprünglichkeit und Reinheit der Natur. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Eine Weltneuheit, die Frauen bei ihrer aktiven Lebensgestaltung unterstützt. Minze zur Entspannung, Grüntee für neue Impulse, Zitronengras für innere Stärke. Mila, für ein neues Ich. Ab sofort in ihrem Edeka-Markt. Mehr unter mila-woman.de. Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau im Weinparadies Ortenau. Ob Sie unseren rassigen und eleganten Riesling mit hochfeiner Blume, unseren kräftigen roten Spätburgunder mit leichtem Brombeerton oder einen unserer anderen Weine bevorzugen. Im Weinparadies Ortenau und auf dem Ortenauer Weinpfad sind Genuss und Qualität immer garantiert. Weinparadies Ortenau. Weine wie im Paradies. Mehr Informationen erhalten Sie unter weinparadies-ortenau.de. Hitradio Ohr präsentiert den Zunzweirer Haxenball der Narrenzunft Buhne Schäfe am 2. Februar. Haxen en masse bei der Wahl zur Miss Haxen 2013. Dazu Guggemusik, Showtänze, Tombola und Haxenmeister Hitradio Ohr DJ Uwe Carsten mit den besten Party- und Phasenhits. Der Haxenball am 2. Februar 20 Uhr in der Festhalle Zunzweier. Alle Infos unter hitradioohr.de. Viel Spaß beim Feiern wünschen die Gengenbacher Winzer und Getränkeschmiederer in Zunzweier. Hallo Nachtschwärmer! Überraschung! Das ist Charlie! Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Seid ihr bereit? Ja! Und hier ist wieder der Freitag. Fastnachtsfreitag. This is the Superstation. Best music. Regenda is never south. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. One more time. Somebody ring me alarm, a fire on the roof. Ring me alarm, and I'm throwing elbows. Ring me alarm, and I'm throwing elbows. Yeah. Oh, overdue, in this room, coming through. Pay my dues, get in my mood. Me and my girls gonna shake it, boom. Just couldn't show me head. Let's get dirty, let's get jam. I need that to get me off. Sweat until my clothes come off. It's close to sneakers, but I'm gonna still come to 6 in the morning. Take a dance, glasses for pressure. Ja, das fängt schon gut an, ne? 1927. Und jetzt habe ich eine kleine Spezialität für den zukünftigen Haxenmeister. Den Uwe für morgen. Aufgepasst. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As long as you love me. Rihanna, this inspired me right here, my amiga. So you know Mr. Worldwide had to check in. This beat's perfect. For me to teach the world a little bit more about me. Before you speak, listen. I always make it happen. I don't believe in wishing or wishes or should-haves or would-haves or could-haves or can'ts or won'ts. So don't come to me with that there. Epitome of irony, I'm a gentleman bastard. Burn me, throw me in the ocean. Y'all can keep the casket. I see who you're not, so let's see how long that mask fit. My whole life's been a flagrant foul, but somehow I still made the basket. Yeah, they all tough behind the mic, I bet. Until they get their ass kicked. I'm a diamond in the rough, I ain't cut right. And make sure when you cut them things that they cut right. I don't floss, I don't rock ice. But if you listen and learn, then I just might. Show you how I took my life from soft white to playing concerts with Rihanna on the same night. In Tokyo, baby, let's ride. Now that's what you call two diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of some rage. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I were beautiful. Was macht der Knopf denn? Na los, die Power-Taste. Ja, ich hab noch einiges vor. Ich hab hier auf dem Zettel stehen Euromir. Euromir, Ultimate Warlock und 90er Spezial. Und hier The Doors und The Root. Sind Jahrzehnte dazwischen. Ne? Wir haben 1933 am Freitagabend. Oh, er ist da. Mein Albtraum. Oh, Al, was ist heute? Was machst du wieder für ein Gesicht? Ist was schiefgelaufen? Komm, erzähl. Es war ein schlimmer Tag heute. Vor mir stand plötzlich die mit Abstand dickste Frau der Welt. Mein Schulöffel versuchte, ihren Klumpfuß in eine 37er Größe zu zwingen, aber es endete tödlich. Die Frau ist in deinem Laden gestorben? Nicht die Frau Peg, mein Schulöffel. Ja, was hast du dann zu der Frau gesagt? Mögen sie in einer Drehtür verenden. Radio. More music starts now on Radio. Welcome to the next level. One more time. On the night, it's my world. City light, painted girls in the day. Nothing matters. It's the night, time that flatters in the night. no control. Through the wall, something's breaking. Wearing white as you're walking down the street of a soul. You take my sense, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. I live among the creatures of the night. I haven't got the wit to try it. Das ist der Power 1 Fastsatz Wochenende. Ein affengeiles Programm. Hi! Oh baby, do that conga. Das ist übrigens ein Mashup von DJ Starjack, der übrigens morgen im Codex auflegt bei der Hip-Hop Night. 1942, hallo Nachtschwärmer. Ja, die Phase ist voller Angriff, überall geht was ab. Ja, Newcomer Spezial, das ist von Gino Wild. Mein Name ist Programm, es wird hier nun gleich richtig wild. Die Chicks sind hier echt lecker und die Jungs haben ausgechillt. Die Loser lassen wir zu Haus, wir sind das wahre Leben. Wir feiern, tanzen, singen, bis die Toten sich erheben. Hoch die Tassen, hoch die Hand. Ich lass den Bass von der Leine und ich hetz ihn auf euch drauf. Ich lass den Bass von der Leine, macht auf eure Ohren ab. Lass den Bass von der Leine und ihr seid dabei. Ich lass den Bass von der Leine und ich will mich frei. Ich lass den Bass von der Leine und ich hetz ihn auf euch drauf. Ich lass den Bass von der Leine, macht auf eure Ohren ab. Lass den Bass von der Leine. Ja, den Bass von der Leine. Den Bass von der Leine. Dankeschön. Gino Walde, ganz neue. Wem das gefällt, kann ja bei ihm auf Facebook mal das kundtun. Gino Wild. Ich lass den Bass von der Leine. Okay, und ich ziehe mich kurz zurück in die Werbung. Bleiben Sie dran für weitere gefährliche Nachrichten. Nee, das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja, total verrückt, oder? Auf was? Richtig. Hitradio Ohr präsentiert 55 Jahre Willstätter Hexen. Volles Programm mit Jubiläumsumzug am Fastnachtssonntag und dem 14. Hexenball am schmutzigen Donnerstag ab 19.59 Uhr in der Hanauer Landhalle in Willstätt. Närrische Showeinlagen und die Partymusik der Showband Move Up sorgen wie immer für beste Stimmung. Mehr Informationen unter willstätter-hexen.de. Viel Spaß beim Feiern wünscht der Club in Offenburg. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing.

100% Black, Hip-Hop, Urban, Latin, Reggae, R&B und Dancehall. Auf drei Dancefloors. Special Guest DJ Starcheck von Grappling Clan und Mac Big Steve. Außerdem Desperado, Riesendesperado Promo. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wird's heiß, amigos. Power, Fun. Da blitzt es in den Boxen. Ja, 90er Spezial. ja nicht nur 90er, sind auch 80er reingerutscht. Eh? Bachmann, Turner, Overdrive. Hey! Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-am inteles de ochii. Gott, das war 80er, 90er Spezialbisschen. Und ich sag Hallo Nachtschwärmer. Oh nein, so läuft das nicht. Wenn etwas läuft, dann läuft's bei uns. Volllaufen, yeah! Überlaufen, anlaufen, auslaufen, auflaufen. Hier läuft die Party. Mitlaufen, verlaufen, zulaufen, entlaufen. Mehr Speed geht nicht. So läuft das nicht. Wenn etwas läuft, dann läuft's bei uns. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl. Well, yeah, Sean Paul, Whitney Houston, on Cindy Lauper. Out of me if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have to flaunt it because me God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is too much, it's out. Well, I'm on the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Absoluter Wahnsinn, ha? Jetzt muss ich mal meine Mails anschauen. Stefan Mayer aus Bad Peterstal. Hallo Charlie, draußen regnet's und stürmt's. Ja, bei dir wahrscheinlich mehr als hier unten. Da gehe ich lieber dir zu. Dankeschön. Ich grüße, grüße Tanja Schaub aus Schutterwald. Da haben wir noch ein Mail. Sende, hallo Charlie, sende bitte ganz liebe Geburtstagsgrüße an Stefan Fürsting aus Bellenhausen. Von Anne und den drei Hundis. Liebe Grüße, Anne. Erste Wanne. Und der Ralf, der hat Euro mir gewünscht. Das bringe ich nämlich jetzt. Hallo Erdlinge, es ist soweit. Das Party Space Shuttle befindet sich im Landeanflug. Seid ihr bereit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Русская космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания «Ойра-Мир» между Европой и Россией. Тем самым проект «Ойра-Мир» служит гарантом успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к ним готовы. Проект «Ойра-Мир».

Regie, der Saustark-Überraschungsjingle, bitte. Saustark-Überraschungsstark. Ist das der Einstiegsbrüller? Das glaube ich einfach nicht. Das legendäre Ultimate Warlord. Ultimate Warlord. Ja, und das ist sogar ein kleiner Remix davon. Wird immer wieder gewünscht nach Schwemmer. Wir haben 20.29 Uhr am Freitagabend. Willkommen! Alles klar, Nachtschwärmer? Okay. Treffen sich zwei Damen aus gehobenen Kreisen. Letzte Woche war ich mal wieder beim Golfen, sagte eine. Ah, prima, macht echt Spaß. Hatte nur etwas Pech, habe mich zwischen dem ersten und zweiten Loch verletzt, sagt die andere. Grausam, das ist mir auch schon mal passiert. Da hält echt kein Pflaster. Ich glaube, die wollte einfach mitreden. Ja, Rock You. Einen haben wir noch, ganz klar. Ein junger Mann beschwert sich beim Apotheker. Also sie, die bunten Kondome, die ich gestern gekauft habe, färben ja ab. Jao, sagt der dahinterstehende Opa. Und umknicken tun sie auch. Das dürfte ein anderes Problem gewesen sein. Ja! Ja! Power Time ins Wochenende! Da, da, da, nochmal! 5, 6, 7, 8! Schlimmer kann es ja wohl nicht werden, oder? Sicher gibt es ein Gegenmittel. Abgelehnt! Wir sind verloren! Ask for money, then get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that shit go nice. Y'all call it a moment, I call it life. Ja, das ist ein Spezialremix von der absoluten Pappnummer. the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Gänsehaut, ha? Aha, Pitbull, Christina Aguilera. Hey! And I want my favorite DJ to give everybody the word. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach nur ran. Immer noch ein Knaller. Thank you. Ja, 20 Uhr und 41 Minuten am Freitagabend. Al, heute ist die Stimmung hier gelöst, hä? Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was denn? Sie will wahrscheinlich Sex. Und jetzt der Winterknaller. Remix to Records for DJ Style. Ja, 20.45 Uhr, ganz kurz eine Verkehrsmeldung. Dankeschön für die Elisabeth Siebert. Sie hat gemeldet, Bühl Richtung Raststätte. Bei der Raststätte liegt Erde auf der Fahrbahn. Sie meint, da ist ein Erdrutsch gewesen, kann man zwar nicht vorstellen. Warum?

Das ist mal ein Angebot. Außerdem Special Guest Fiona Erdmann aus dem RTL Dschungelcamp. Heute Abend im Codex in Aachen. Und nach meiner Sendung kommt ja Maximum Clubbing. Geht voll ab nach Schwärme. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag im Codex. Hip-Hop hier raus. 100% Black. Hip-Hop, Erben, Latin, Reggae, R&B und Dancehall. Auf drei Dancefloors. Special Guest DJ Starcheck. Grappling Clan von Grappling Clan. Und Mac Big Steve. Und dass es nicht ganz langweilig wird, Desperados Fuego Promo. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Ist er wieder im Radio? Oh, Charlie. Charlie 2000. Lauschen, die beklappt nach jedem Ton. Charlie ist er wieder mal am Mikrofon. 3, 4, 1, 2, 3. Nachtschwärmer Spezial, Prodigy und Survivor. Rock show! Ah, bei meinen Bandys gibt's wieder Stress nach Tremor ohne Ende. Erl, reiß dich zusammen. Das hält ja die ganze Sendung nicht auf. Nein, du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Ja, so wird's sein. Komm mal ein bisschen Werbung für mich, Erl, auf hier. Ich bin Bundy, Erl Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich hoffe doch am Radio, mein lieber Freund, ha? Auf jeden Fall gibt es wieder Stress mit deiner Frau. Das ist ja nicht auszuhalten. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Warum? Warum? Warum? Ach, das ist kein Geheimnis. Nur rücksichtsvoll zu sein. Einander so zu nehmen, wie man ist. Nicht unbedingt darauf hinzuweisen, dass die Haare, die er auf dem Kopf verloren hat, jetzt aus seiner Nase wachsen und aus seinen Ohren. Ja, und sich mit der Tatsache abzufinden, dass es heutzutage schwer ist zu sagen, wo ihre Brust aufhört und ihr Bauch beginnt. Ja, ja, so ist es. All day, every day. Oh yeah. In all the world of music. Der Wahnsinn, extra geil. Da bin ich anderer Meinung. Aua! Auf jeden Fall, wenn du dich ein bisschen mehr um deine Frau kümmerst, dann gibt es auch nicht so viel Stress, oder? Scheiß Orgasmus.

Wir fahren nach Amsterdam. Ich weiß, dass uns nichts passieren kann. Du und ich, wir haben's doch im Griff. Dabei saßen wir längst auf dem sinkenden Schiff. Bleib doch, hab ich noch gesagt. Wie hast du mich dann gefragt? Liebe hat total versagt in Amsterdam. Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Echt vom Feind. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Einfach nur noch dran. 21.14 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Ihr kennt Heino? In aller Munde zurzeit. Und jetzt kommt es so richtig krass. Jetzt kommt nämlich Heino. Ein kleines Heino-Spezial. Aber weil Fasnet ist. Und weil er in aller Munde ist. Aber nicht die neuen Songs, sondern was ganz Spezielles für euch. Holzhackerbuben. Uns lieben die Maden, uns hassen die Burben. Ja, wir sind die lustigen Holzhackerbuben. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Super, das musste sein. This is the DJ with more bullshit than Emmerdale Farm. Junge, da kann man ja Angst kriegen. Ja, und wie, wenn man mit ansehen muss, wie jemand so total durchknallt. Wie großmütig und öde. Total beknackt.

Habe ich nie vergessen, Nachtschwimmer. Ja. Zwei Frauen unterhalten sich so ein bisschen, was so abgeht in der Phasen. Warum soll ich eigentlich auf den Richtigen warten, meint die eine. Bisher hatte ich immer jede Menge Spaß mit dem Falschen. Ja. Die Sekretärin zum Chef. Herr Direktor, Ihre Garage steht offen. Der Chef weiß aber nicht mit dieser Bemerkung nichts anzufangen. Wenig später ist er wieder im Vorzimmer und erfährt von der Sekretärin. Herr Direktor, Ihre Garage steht offen. Ihr Hosenstall. Ach, so erwidert er. Ich weiß, was Sie meinen. Und zieht den Reißverschluss zu. Haben Sie denn auch den Rolls-Royce gesehen? Nein, meinte die Sekretärin. Da war nur ein Klappfahrrad. Ein Klappfahrrad. Ein Klappfahrrad, genau. Ja, so ist dann der Fasnet. Und lass mal den Camper ran. Mach mal deine Plastikstelzen breit. Und immer wenn ich Vorschub gebe, dann singst du deinen Song, Barbie. Oh. Oh. If you wanna come, I say yeah, yeah, yeah. Sag mal, wenn hier einer kommt, dann bin ich das oder was? I can wait till long, I say yeah, yeah, yeah. Oh, Baby, sing deinen Song jetzt. If you sing my song, I say yeah, yeah, yeah. I'm gonna be your baby tonight. Boah, so Baby, das war die letzte Warnung. Ich schmier dich gleich richtig voll. Ich schwör's dir, du geile Gummi. Let's go party, bang bass gonna move somebody. Feierschwein? Ey, du Hackschwalli! Bin ich hier in Hamburg Süd? Was willst du denn in Hamburg Süd, Alter? Ich will hier auflegen. Ja! Was willst du denn da auflegen, Alter? Kuhfladen auf Toast oder was?

Hip-Hop Heroes. 100% Black. Urban, Latin, Ragga, R&B und Dancehall. Auf drei Dancefloors. Special Guest DJ Starjack von Grockling Clan und MC Big Steve. Die werden eine Riesenparty abliefern. Und Desperados Fuego Brummo. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja! Yeah. Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy. Der allerletzte Cowboy. Und wer sich noch zugeschaltet hat, willkommen! All day, every day. Oh yeah. In all the world of music. Der Wahnsinn! Extra geil! Da bin ich anderer Meinung! Aua! We'll be right back. rocking for days. I party hard like Carnival. Let's burn this mother day. This bass make me go hate. These girls circus so late. Yo, that's hella cake with a cali shake. I got dough, who's down to bake? Stecker auf zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Lichter an, volle Power. Dann ist da bis man uns again. So, come on, ja. Zylinder. Das war der 59. Jetzt my life. Oh, bei Bandi ist was los. Was geht da ab? Oh, Al. Es ist höchste Zeit für eine eheliche Heimsuchung. Halt's Maul, Al. Du bist jetzt mein Spielzeug. Oh, dieser Horror. Ich will Sex. Komm jetzt, Al. Nein, Peg, nein. Ich kann nicht mehr. Meine Knie sind gut überströmt. Ich bin zermatscht. Ich habe deine Fingernagelspuren am Arsch. Radio. More music starts now on Radio. Welcome to the next level. One more time. Step back. You could have a außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, in Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Schon hell und die Zeit vergeht viel zu schnell. Und zack, für die Chica wird direkt der Drink kalt gestellt. Sie blickt mich einfach an, dabei ist die süß wie Zuckerguss. Mein Herz schlägt wie eine Bassdrum. Ein bisschen Spaß muss. Und sie nimmt das Glas, schaut mich dabei sexy an. Ich bin elektrisiert, heute Nacht, da geht noch was. Die Basstrommel pocht, der ganze Laden kocht. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin. Partymäßig ins Wochenende und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Fastest aller Orten überall. Es geht ab. Auch wieder affengeil. Madonna, Daft Punk, Kool & The Gang. Twins und so weiter, ist da alles drin. Die doofe Witze-Ecke. Ja, Dollar. Und zack. Noch Dollar. Kannst du haben, du perverses Arschloch. Ah. Hallo, unbekannter Nummer 1. Hallo, Winfried. Hallo, unbekannter Nummer 2. Hallo, Winnie. Könntest du bitte mithelfen, mich auszupeitschen? Ach, kein Bock. Was ist los? Hat sich dein Intimpiercing entzündet? Oh, wenn's nur das wäre. Wisst ihr, ich habe meine Lieblingsfalsche verloren. Oh. Heilige Scheiße. Das ist ja schrecklich. Aber weißt du was? Denk einfach an die schönen Dinge im Leben. Genau, Winnie, was machst du denn gerne? Na, also... Ich mag Rotwein, der mir schmeckt. Eine Pfeife mit viel Crack. Kerle, die mich wollen. Zungen, die sich rollen. Ich mag Ficken nur zu dritt. Mit Carlos, Max und Pitt. Hat Carlos keine Zeit. Macht Max die Beine breit. Ich mag Striemen auf'm Po. Wasser aus'm Klo. Sperma, Eimer, Mais. Und im Arsch nen Kolben Mais. Und dann Stoll. Unmöglich, ja? Ja, genau. Bernie und Erd, ja. Das halte ich im Kopf nicht aus. Diese schalen Witze. Es ist alles nur ein Traum. Oder vielleicht doch nicht? I wonder if he knows that.

Special Guest DJ Starcheck von Quadling Glenn und MC Big Steve. Da geht's ab nach Schwerner morgen. Aber auch heute, ganz klar. Mehr Infos unter codex-club.de. Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Nimm mich jetzt doch, wenn ich miete wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. Ja, Showtime ohne Ende. You are about to witness non-stop music. Play on Sample Minds. Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music. Come on. Verklebt das Hemd. Jungs, fasst euch doch mal in den Schritt, denn neuer Ding, das schwingt.

I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know. Und nun Bühne frei für einen Mann, dessen Witze nie alt werden können, weil sie es immer schon waren. Wann genau hast du deinen Verstand verloren? Des Wahnsinns fette Beute. Ist nicht zu fassen, dass der Name dieses Mannes den Eindruck vermittelt, er könne normal sein. Wir sagen hier nicht geisteskrank. Wir bevorzugen den Ausdruck mental total daneben. Mental total daneben. Okay, einverstanden. 22.33 Uhr. Da wollen wir mal schauen. Der Arzt hat den Patienten gründlich untersucht. Ich kann nichts finden. Ich glaube, das ist der Alkohol bei... meint er abschließend. Na, sagt der Patient. Dann komme ich halt wieder, wenn Sie nüchtern sind. Einen haben wir noch. Die Frau kommt vom Doktor, vom Frauenarzt. Er zu ihr dann, als sie zu Hause war. Und, was hat der Doktor gesagt? Sie, ich hätte einen Busen wie eine 20-Jährige. Er, und was hat er über deinen Arsch gesagt? Über dich haben wir uns nicht unterhalten. Alles Kacke oder sowas. Ah, DJ Panda aus alten Tagen. DJ Panda. Ich hab noch einen Gruß zu sagen. Oma Brigitte Litters. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Wie alt sie wird, wird nicht verraten. Liebe Grüße, dein Mann Erwin und Familie Sika. Someone is not worthy to sign the music. Now there is no sign of music. It's Radio Ohr. Geht um die Welt und das nächste gefällt doch bestimmt.

Ist wieder Streit. Komm, jetzt haben wir bald Feierabend. Mach keine Geschichten hier. Unerträglich. Ich laufe gleich Amok und erinnere mich an nichts und niemanden mehr. Mit dir fange ich an. Mit mir fängst du an, dann kriegst du gleich einen zurück. Kein Problem. Weißt du, ich habe einen ziemlich guten linken Haar. Für einen Schuhverkäufer. Ich finde ja, deine Stimme klingt wie die von Don Hütter. Danke. Ja. Check this out. I'm gonna take you to a place you've never been before. Welcome that really knows how to... 매운 격적 있는 맛 외고 내 목에 기계 소리 Bad, party damn, once again, side coming back, hello. I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it, move it. You like to... I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it, move it. I like to move it. I'm dance all over the world. Original man, stuntman, find your case, man. I love how all girls are move their body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright. I'm Star. Bump the jam, bump it up while your feet are stumping. And the jam is bumping, look at hit the crowd jumping. Bump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. Allen noch ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Bis kommenden Freitag. Ist das klar, Al? Hä? Ist auch wieder da. Charlie 5000. Jetzt tauft er mich noch um. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Das war's mit Charlie 2000. Ich schaue noch kurz in die Mädels rein. Grüße aus Rheinstetten an Felix, Fabian und Jan. Und schöne Fastnacht an alle. Mit Charlie 2000. Und jetzt bitte alle zurückdrehen. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Okay, Leute, Zeit ist um. Dürfte ich Sie vielleicht noch um eine halbe Minute bitten? Eine halbe Minute. Eine halbe Minute. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that? The world famous Asian show, Asian show, show. He's coming, he's here, have no fear. Try to apprehend him. Don't try to apprehend him. Sorry about that. Goodbye and thanks. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Stefan Schütz. Der Bundesrat hat heute in mehreren Punkten Einigkeit gezeigt. Falschparker und Fahrradraudis werden bald härter bestraft. Und bei bestehenden Mietverhältnissen darf die Miete künftig nur noch um maximal 15% innerhalb von 3 Jahren erhöht werden. Der Deutsche Mieterbund sprach von einem schlechten Tag für Mieter. Die neue Mietbremse wirkt zwar bei bestehenden Mietverhältnissen, bei Neuvermietungen können die Eigentümer dagegen kräftig zulangen. In begehrten Lagen wird schon mal gern bis zu 40% mehr abkassiert. Mehr zahlen müssen auch Falschparker und rücksichtslose Radfahrer. Bei Verstößen müssen die Verkehrsrüpel künftig mit schmerzhaften Geldbußen rechnen. Die Regelung gilt voraussichtlich ab 1. April. Aus Berlin, Clemens Kurt. Die 49. Münchner Sicherheitskonferenz ist eröffnet. Seit dem Nachmittag beraten rund 400 Staatsmänner, Militärs und zivile Experten über Probleme der Weltsicherheitspolitik. Der Gastgeber sagt, diese Konferenz setzt Akzente für das ganze Jahr und ist eine der wichtigsten Tagungen zur Sicherheitspolitik weltweit. Botschafter Wolfgang Ischinger will in diesen drei Konferenztagen über akute Krisen reden, über Syrien, Mali und das iranische Atomprogramm. Es soll aber auch um langfristige Strategien der globalen Sicherheitsarchitektur gehen. In seiner Eröffnungsrede nannte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière das transatlantische Bündnis und die wachsende Bedeutung der asiatischen Großmächte. Amerika könne sich auf Europa verlassen, so die Botschaft der Rede. Zugleich müssten aber auch neue Partnerschaften mit Asien entstehen. Aus München, Jens Nöller.